Jetzt sind wir von Anfang an. Dein Licht ist voll. Ja. Das ist gut. Ich will Zeichen. Das sagen. Quinten, Follow-up. Ich sitze voll weit hinten und ja. Du auch. Egal. Quinten, Follow-up. Und zwar habe ich wieder auf TikTok gesehen, wir hatten es doch letzte Woche von den Akkuschraubern, von dem Vergleichding. Ja. Das Gleiche gibt es jetzt auch mit Seitenschneidern. Ja. Oder so Special-Seitenschneidern, die sind überragend. Ich habe es auch angezeigt bekommen. Ja. Da tun die auch mit so Kraftsensoren die Kraft messen. Wo man braucht, um X-Draht durchzuschneiden. Oder mit, solche Bleistücke. Ja, genau. Ist auch empfehlenswert. Sehr gut. Also können wir gleich weitermachen. Ja, die Tool Brothers haben es auch direkt, irgendwas haben sie geliked oder geschrieben, irgendwie was zu unserer Story, weil sie da verlinkt worden sind. Ja, ich schaue nochmal, was sie genau gemacht haben. Denen hat es auch gleich gefallen, dass wir auf die gestoßen sind und sie irgendwie erwähnt haben. Ich weiß gar nicht, ob man das checkt, ob das, dass das ein Podcast ist, aber eigentlich... Ich weiß auch nicht. Kann wenn man. Nicht, ist auch egal. Ist auch egal. Ja, die haben auf jeden Fall ein Like auf die Story da gelassen. Ja, wäre witzig, wenn sie sich die auch nur deswegen angehört hätten. Aber ich glaube es eher nicht. Ja, ich habe eine kleine Einsteiger-Story und zwar habe ich dir beim letzten Mal, bevor du gegangen bist, noch einen Kinderpinguin angeboten. Ne? Und du warst richtig krass enttäuscht, dass sie die Verpackung geändert haben und mir ist es gerade aufgefallen. Aber dann in dem Moment, wo du gesagt hast, hey, die haben doch eigentlich so ein Ding zum Drumrumziehen, um es aufzumachen. So ein Zierle, dass es auch so eine ganz saubere Kante obenrum gibt, um man das dann so rausschieben kann. Dann kannst du rausschieben und kannst du umfalten, hast die Verpackung trotzdem noch in einem Stück, weil das ist ja das Nervigste, wenn du was isst und du so die Verpackung in zwei Stücke reißen musst. Ja. Ja, und jetzt ist es einfach nicht mehr so. Und war der Karton, wo die drin waren, auch schon immer so? So zum Aufklappen. Ja, nach oben hin. Das war gleich, okay. Das wusste ich nicht, weil ich habe das bis jetzt auch immer, glaube ich, nie selber irgendwie gekauft, sondern immer so ein einzelnes Kinderpingui bekommen und das dann gegessen. Deswegen, das wusste ich nicht. Aber mir ist nicht aufgefallen erst in dem Moment, wo du gesagt hast, da ist was falsch an der Verpackung. Das ist anders, ja. Es geht trotzdem, aber ich check nicht, was da der Grund dafür sein soll, dass er das, vielleicht ist einfacher zum Verpacken, aber... Ja, aber das, die Maschine hatten sie ja offensichtlich schon, die das so verpackt. Und die mussten sie ja dann irgendwie entsorgen. Ja. Einfach eine Verpackungsmaschine wegwerfen. Ja, oder die Station rausgeschmissen. Oder die Station, ja, je nachdem, was für eine Maschine ist. Kennen wir uns hier aus. Kennen wir uns ein bisschen aus. Ja, ja, wenn wir gerade bei Süßigkeiten sind, ich habe Sammeln angefangen. Wie Sammeln und Süßigkeiten? Ja, wie? Was kann man bei Süßigkeiten sammeln? Und zwar bei Produkten von einer bestimmten Firma, die zum Beispiel... was stellen die zum Beispiel her? Knoppers. Zum Beispiel Stork. Stork, genau. Stork, sowas. Stork. Ja. Die haben jetzt eine Sammelaktion. Und zwar gibt es auf allen Stork-Produkten gibt's so kleine Punkte. Ich weiß gar nicht, ob die einen speziellen Namen haben. Auf jeden Fall steht da so ein Punkt mit so einer 1 drin pro Produkt. Und die kann man sammeln und wenn man 33 davon hat, auch eine komische Zahl, dann bekommt man das offizielle DFB Deutsche Fußballmannschaft Wende-Shirt, Wende-Pulli. Aber so ein langarmlicher, ja, genau. Ja, so ein Sweater. Und der ist auf einer Seite ist das wie so ein Fußballtrikot, ähnlich wie ein Fußballtrikot und auf der anderen Seite ist so ein Weihnachtspulli. Macht auch gar keinen Sinn. Also Leute, kurzer Aufruf. Ich brauche 33 Punkte und ich will nicht alles alleine sammeln. Also falls ihr zufällig da was habt. Und bis wann hat man da Zeit, die zu sammeln? Ich glaube bis Dezember, November, sowas. Und auch dieses Jahr. Mhm. Weil ich weiß, dass du das bei der Altpapiersammlung rausgekramt hast. Und da wissen wir ja immer nicht, wie alt die Sachen sind, die wir da bekommen. Deswegen hätte es auch sein können, vor allem mit dem Weihnachtsmotiv, dass es einfach schon letztes Jahr war. Aber nee, das ist ja der Gag, weil ja dieses Jahr WM an Weihnachten ist oder um Weihnachten rum. Okay. Ja. Aber ein Wendepulli hat er dann, wenn man wendet, die Nähte außen. Sieht doch voll kacke kann aus, nicht oder? Sein. Nee, da haben die schon was bedacht. Das findet man nur auf einen Weg raus. Also Leute, kauft die Produkte und schickt die Punkte an Minor. Ja, das ist sehr gut. Bescheid. Ja, muss ich vielleicht nochmal in der Story erwähnen, dass die Leute das nicht vergessen. Wo kriegt man die überall? Was ist Stork alles? Knoppers und Toffifee, glaube ich. Toffifee auf jeden Fall. Und ich glaube sogar irgendwelche Art Gummibärchen. Ich glaube so Lachgummis oder sowas. Oh, da habe ich drüben eine Tüte liegen. Da müssen wir mal gucken. Ja. Und die muss man einfach direkt aus der Verpackung ausschneiden. Die kleben nicht irgendwo so drauf oder so, gell? Ja, aber die muss man richtig hässlich ausschneiden. Oh, da habe ich, hab ich so eine Art Technikaufreger. Und zwar, bei Knoppers sind ja die einzelnen Riegel sind ja miteinander verbunden durch so eine Folie, durch so eine Klebefolie, dass du die einzeln abreißen kannst. Ja. Und da auf der Klebefolie sind quasi die Punkte drauf. Und das Problem ist, das ist eine Klebefolie. Das heißt, wenn du die abmachst und irgendwo in eine Tüte reinwerfen willst, da habe ich die sammle, ist so, eine, ist so ein Zipbeutel, ja, dann kleben die halt auf der Innenseite. Also, oh, musste ich die, also musste ich die auf ein Stück Papier kleben und dann ausschneiden. Das wie, war wie viel hast du bis jetzt? 6. 6 Stück? Ja. 6 von 33. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Weil ich muss uns ein bisschen lauter machen. Okay. Ja, ich sag so langsam die, so lang mal die Auswahl von Storkprodukten. Und zwar ist das Knoppers, sowohl Knoppers, also Knoppers Nussriegel oder der andere Riegel. Toffifee, Merci, Lachgummi, diverse Lachgummis. Werthers Original, wo ich nicht weiß, ob das auch mit Punkte ist. Dann diese Riesen, wie aha, heißen die? Schokoriesen, ja, oder so. Ja. Dann die Super Dickmans, die Schaumküsse. Und Mamba, Kau, das ist kein Kaugummi, sondern wie so Mau am Kaubonbon. Und gibt es noch so Vollmilchbrocken, sieht auch gut aus. Das sagt mir nichts. Aber die anderen Sachen, die sind sehr bekannt und auch gut im Umlauf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass vielleicht schon Leute zu Hause bei sich das irgendwo im Schrank haben und da eventuell die Punkte finden könnten, wenn es nicht schon, wenn es nicht zu lang her ist. Ich weiß ja gar nicht, wann es die Aktion gibt. Ja, ich glaube noch nicht so lang. Okay, also muss man sich jetzt eindecken, um die Punkte für dich zu sichern. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch gut, dass das alles, dass man wenigstens einen von den Pullis bekommt und ja, dass du den bekommst. Ja, mein Traum ist, dass ich 66 hinkriege, dann kann ich nämlich zu Weihnachten am David einen Pulli schenken, weil der wollte den auch. Da kann man sich sogar seinen eigenen Namen raufschreiben lassen. Wie so eine Trikotnummer oder wie? Ja, genau. Und dann auch noch eine Zahl. Ja, vielleicht. Ja, ja, das ist schon geil. Ja. Bin mal gespannt. Und muss man auch irgendwas dazu noch zahlen? Oder soll es ja auch manchmal mehr Punkte sein? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber dann ist es eigentlich schon cool für 33 Punkte. Mhm. Vor allem mit diesem Wunsch, Namen, also wenn es mal ein Name ist zumindest, keine Zahl, dann kommt mir das für 33 Punkte sogar schon relativ wenig vor, was man dafür braucht. Ja, vielleicht schon. Ist halt auch so ein Taiwan-Pulli. Ja, wir finden es raus. Ja, finden wir raus. Sehr gut. Wir sind up to date. Die große Carsten-Sand-Kruse-Stork-Sammelpunkte-Sammelaktion. Ja, alles klar. Starten wir rein, wa? Starten wir rein. Und damit herzlich willkommen zu Folge 83 Carsten-Sand-Kruse. Wir beide sind heute hier am Start, schon direkt ein Versprecher am Anfang. Carsten, herzlich willkommen, Bubi. Hallo. Hallo zu Carsten Zangroso. Habe ich es gesagt? Ja. Scheiße. Ich habe gedacht, ich hätte mich bei dem anderen versprochen. Nee, ich habe sogar zweimal in einem Satz versprochen. Und ich hatte auch noch irgendein Follow-up. Aber ich habe es vergessen jetzt, weil wir noch ein bisschen über Stork geredet haben und ich habe es auch nicht aufgeschrieben. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ja, wir haben auch ein Problem mit unserem Namen. Carsten Sangruso, weil mein Kollege der Peter ist 62 und ist der krasseste Mechaniker, den ich kenne. Ja. Also der kann wirklich alles. Und der ist auf einen Podcast aufmerksam geworden. Da habe ich ihm gesagt, wie der heißt. Und dann hat er gesagt, ja, er hat ihn nicht gefunden auf Podcast. Scheiße. Und dann habe ich es ihm eingeben müssen. Tja. Ja, weiß ich nicht, was da hilft. Ich glaube, es ist halt ein bisschen stressig, den umzunennen. Ja, ja. Wir haben es ja schon mal überlegt, den umzunennen. Da, wo wir jetzt die neue Ära quasi mit dir eingeleitet haben, haben wir uns auf die Suche nach Namen gemacht und hatten da schon riesengroße Probleme. Weil es ja, bleibt da alles so. Ich weiß, bleibt alles so, wie es ist. Okay. Ja, vielleicht bräuchte man so ein Tag, wo man dann den scannen kann und dann kommt man direkt auf irgendeine Seite, wo man sich dann noch den Streaming-Anbieter raussuchen kann. Und dann, ja, und den muss halt immer parat haben, wie so eine Visitenkarte. Ja, oder als Aufkleber und überall hinpeppen. Oder das, ja. Könnte man sich mal überlegen. Wie diesen Aufkleber, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Kennst du den? Ja, klar kenne ich den. Der war ist super. War in Kroatien auch wieder einer. Ja, ich habe im Urlaub auch einen gesehen. Wo war das? Es war, glaube ich, im Harz, glaube ich, ja. Wandern irgendwo oben, ziemlich in der Nähe vom Gipfelkreuz oder auf dem Zuweg vom Gipfelkreuz auf irgendeinem Infoschildle, wo irgendwas angestanden, drauf gestanden war, und da war auch der Kleber, der fällt schon auf. Im Hartz IV war es schon. Ja, wenn wir schon bei den Follow-ups sind, würde mich brennend interessieren, ob wir Rückmeldungen zu den Namen für unsere Autos bekommen haben. Ja. Ja, nochmal kurz refreshing. Wir hatten unsere Autos raufgestellt und wussten halt nicht, hatten halt auch noch keinen Namen für unsere Autos. So, wird irgendwann mal Zeit. Dann haben wir das euch in die Hand gegeben und ich hatte es in der Insta-Story und so viele Antworten hatten wir noch nie. Es wurde aber auch wirklich angekündigt. Also, sehr stark. Hattest du es mehrmals drin? Nee. Nur einmal. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das wird schon reichen. Okay. Ich würde einfach mal mit deinem Auto anfangen, okay, weil du so lieb gefragt hast. Und zwar, deine Freundin hat direkt mal geantwortet als allererste. Und zwar hat sie geschrieben, der Hübsche. Ja, so nenne ich ihn tatsächlich auch jetzt schon. Ja, dann war das so ein Insider wahrscheinlich. Mhm. Dann hat mein Kumpel, der Zesche, hat geschrieben, das ist der Benjamin. Der Benjamin? Ja. Okay. Okay. Und der Zesche hat auch noch geschrieben, dass... Nee, das war bei mir hat er zweimal geschrieben. Dann eine Miri hat geschrieben, das ist, glaube ich, die Frontsängerin vom Zesche, seiner Band. Mhm. Die hat einen Namen geschrieben, den ich nicht ganz richtig aussprechen werde und kann. Aber vielleicht kannst du mir da helfen. Bagheera. B-A-G-H-E-E-R-A. Bagheera. Bagheera. So wie bei Dschungelbuch der... Ach so, schreibt Panther. Man den. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin da auch schon mal... Ja, aber ich wusste nicht, dass man den so schreibt. Doch, ich bin mir relativ sicher, weil ich bin auch schon mal drüber gestolpert und wusste dann auch nicht, was das sein soll. Ja, irgendwie Bagheera. Spezieller Name, aber ist irgendwie cool. Bagheera, okay. Einigen wir uns da drauf. Yeah. Und unser... Zuhörer der ersten Stunde, der Nick, hat noch geschrieben, das ist der Boris. Finde ich auch stark. Boris finde ich richtig gut. Aber ich schwank, glaube zwischen Boris und Bagheera. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich weiß jetzt auch nicht. Boris oder Bagheera? Beides mal mit B sogar. Ja. Also passt wahrscheinlich schon dann zu dem Auto. Aber Bagheera ist ein bisschen was Exotisches. Mhm. BMW ist aber sehr exotisch, ja. Und Bagheera klingt, wie du schon gesagt hast, wie so eine Raubkatze. Ich muss das jetzt nochmal kurz nachgucken. Und ein BMW ist auch quasi eine Raubkatze. Bagheera? Nee, ohne I. Bagheera. Bagheera. Oh, da kommt was Komisches. Mhm. Pedal Cars. Da kommen solche... solche Autos für Kinder, wenn ich das... B-A-G-H-E-R-A. E-E-R-A, da kommt, also wenn ich das google, kommt der Panther aus dem Dschungelbuch. Okay. Ich habe gerade schon gedacht, wenn man es mit einem E eingibt, dann kommt es, jetzt kommt es immer noch nicht. Ja. Nee, es ist wohl der Panther aus dem Dschungelbuch. Alles klar. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Ja. Ja, wenn man es mit einem E eingibt, dann kommen solche kleinen Autole für Kinder, wo innen drin solche Tretpedale sind, dass die damit rumfahren können. Okay. Aber solche in so einem alten Style, also die sehen schon cool aus. Ja, ich entscheide mich für Bagheera, wenn das alle waren. Ja, geil. Sehr geil. Dann vielen Dank, liebe Miri, für den Vorschlag. Vielen Dank auch an alle anderen für alle anderen Vorschläge. Ja, war leichter, wie wenn ich mir das selber überlegen muss. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Bagheera richtig gut. Hoffen wir mal, dass bei mir auch okay gut wird. Und zwar hat der liebe Yannick angefangen. Wir kennen ihn zwar nicht, aber der Yannick hat geschrieben. Ist auch wieder ein exotischer Name und ich weiß noch nicht ganz, wie man es ausspricht. Cargoyle. Cargoyle. Also Car wie Auto auf Englisch und dann G-O-Y-L-E. Cargoyle. Ich gebe es auch mal ein. Cargoyle. G-O-Y-L-E. Ja. Ist ein Lied. Das ist ein Lied, ja. Oh, und wenn man das googelt, kommt direkt Unterwäsche. Hey, bei mir kommen auch wieder Autos. Ja, bei mir Hot Wheels, nee, bei mir, nein, du hast das Auto bestimmt falsch eingegeben. Das kann gar nicht sein. C-A-R-G-O-Y-L-E. Ja. Ja, bei mir kommt so ein Drache. So einer, so ein... Ja, weil er dich wahrscheinlich direkt zu Gargoyle verbessert hat, weil er dachte, du kannst Gargoyle nicht schreiben. Ja, hat er. Siehste? Und bei Gargoyle kommt so ein orangenes Hot Wheels Auto. Ja, da kommt so ein Hot Wheels Auto, ja. Okay, interessant. Machen wir weiter. Dann wieder, Fabi hat wieder geschrieben, dein Girl, der Ferdi. Ferdi. Ferdi mit Fuchs. F. Mit F gefällt mir gut, weil es ein Fort ist. Ja. Mhm. Dann kommt jetzt ein Doubleheader vom Zeche. Einmal hat er geschrieben Heidi. Ja. Heidi, wie Heidi Klum. Und dann ist ein Problemname, weil den Name, den gibt es schon in meiner Familie. So halb hat er geschrieben Zaprina mit Z und P. Aber das ist schwierig, wenn ich mein Auto Zaprina nenne, weil meine Schwester könnte, auch so heißt. Das könnte ein bisschen Verwirrung stiften an der Stelle. Ja, der fliegt auf jeden Fall schon mal raus. Okay. Und dann hat auch, wie bei dir, die Fabi, hat der Paul bei mir einen Insider rausgehauen und zwar Fiasco. Bei mir ist immer der Ford Fiasco, nicht der Fiesta. Witzig. Ja, und dann der Nick hat auch bei mir was geschrieben, der Fred. Auch mit F. Auch mit F. Kirk und männliche Namen. Ja, ein männlicher Name. Bis auf Heidi. Ja, Cargirl ist Unisex. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber Heidi wird es, glaube ich, nicht und Sabrina wird es auch nicht. Sabrina war auch weiblich. Okay. Was spricht dich ansonsten an den Namen? Ich glaube, der Cargirl fliegt raus. Oh, ich weiß gar nicht. Weil das exotisch ist. Ja. Schwierig. Ich schwank zwischen einem Fred und einem Ferdi. Ferdi ist süß. Ferdi ist süß und dein Auto ist ja auch eher so ein Kleinwagen. Mhm. Deswegen würde mir der persönlich ein bisschen besser gefallen, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so ist es auch. Ferdi. Also, Ferdi. Schmeiß mal eine Sektflasche dagegen und kaufe ihn. Ferdi. Das ist eine gute Idee beim Auto. Ja. Ja, cool. Danke, Fabi. Bleibt also im Haus die Namensvergebung. Ja. Ja, sehr gut. Dann vielen Dank. Freut uns sehr, dass ihr so, vielleicht müssen wir öfters diese Instagram-Dinger mit den Textfeldern machen, ja, und Sachen sammeln. Scheinbar gefällt es den Leuten besser, wie irgendwelche Regler rumschieben oder auf. Hatten wir das auch mal mit dem, wo man zwei Antwortmöglichkeiten, die kann man auch selber wählen. Ja, ja, das habe ich auch schon mal gemacht. War dann auch so. Ja, aber die Prozentzahlen, die waren auch immer ganz gut. Waren auch gut, ja, stimmt. War nicht so schlecht. Ja, vielleicht kommt ja die Folge noch was auf. Vielleicht nicht. Goodie. Cool. Dann hätten wir noch ein paar Kategorien hier am Start, oder? Ja. Ja. Oder soll ich noch eine Story raushauen mit integrierter Kategorie? Du darfst wählen. Also quasi nicht die große Musikkategorie, willst du damit sagen? Ja. Ja, dann macht es doch. Okay. Wir haben Zeit. Jetzt haben wir noch Zeit. Also, wir haben heute Donnerstag, das ist komisch, weil wir normalerweise ja immer mittwochs aufnehmen. Das hat einen Grund, weil ich war gestern geschäftlich essen und zwar wurden wir eingeladen vom Projektmanager essen zu gehen am Ebnissee im Hotel Reichenberg, Reichenhall, sowas. Am Ebnissee, wo ist da ein Hotel? Ja, das ist bei da oben, ein Hotel-Restaurant. Ne? Nee, direkt am Ebnissee, wenn du quasi drauf zufährst, ist ja rechts dieses Motorrad-Treffgedöns und dann auf der linken Seite gegenüber ist ein Restaurant und mit ein paar Hotelzimmern. Da war unten der Imbiss dann ist im Sommer. Genau. Okay. Da wurden wir eingeladen und da habe ich schon mal so eine kleine Kategorie und zwar haben wir am Mittwoch schon mal geschaut, was gibt's denn da so zu essen und dann haben wir im Internet die Speisekarte gesucht und die muss ich euch verlinken oder ein Video von machen und zwar die ist nämlich sehr speziell und richtig cool gemacht und zwar ist das designed wie eine richtige Speisekarte, die man umblättert. Das heißt, man sieht eine ganz normale Seite, die sieht ein bisschen hässlich aus, aber wenn man dann unten hat man so Pfeile, wo man zur nächsten Seite gehen kann. Und die sind dargestellt als Doppelseiten, wie es bei so einer aufklappbaren Speisekarte halt so ist. Mhm. Und wenn man dann unten auf den Pfeil geht, schiebt es das einfach so rüber. Und dann, wenn dann die nächste Seite kommt, dann ist so eine Umblätter-Animation mit passendem Sound dazu, mit so einem Umblätter-Sound. Ist überragend. Aber auf der Webseite von dem Hotel oder wie? Genau. Oder direkt in Google? Nee, auf der Webseite vom Hotel Reich am Ebnissee. Ja, ich verlinke es und ich mache auch ein Video, dann ist es einfacher. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man vorab einen Blick auf die Speisekarte werfen kann. Und da finde ich es auch, sind die größten Ehrenmänner, die einfach direkt bei Google-Bilder die Speisekarte reinstellen, dass wenn man irgendwo unterwegs ist, gerade zu Urlaubszwecken oder so, und sich eine schöne Location zum Dinieren sucht, dass man da dann auch direkt schon ohne direkt davor zu stehen einen Blick drauf werfen kann und auch die Preise sieht, weil man will vielleicht auch nicht immer wo reinlaufen, wo man dann hinterher ganz ohne Geld rausläuft. Deswegen Speisekarten sind super wichtig. Ja, und dann sind wir da halt hingegangen und unsere Kunden, die dabei waren, kamen aus China und das waren so, wie viel waren das, so 8 Stück oder so. Yeah. Und dann noch der Projektmanager dazu, der ist auch Chinese, kann aber auch sehr gut Deutsch und dann halt auch noch 3 Mechaniker und noch ein deutscher Projektmanager dazu und ein Doktor. Ein Doktor, der ist quasi für dieses Device, für diesen Inhaler, der ist der Spezialist, der macht das schon jahrelang und kennt sich da wirklich gut aus. Und dann ging es halt irgendwie so ans Trinken und haben halt auch ein paar Bier getrunken, so. Aber bei Chinesen gibt es einen Fakt und darauf wollte ich hinaus. Jetzt kommt's. Und zwar ist bei Chinesen irgendwie so ein Ding oder ein Zeichen von Höflichkeit, wenn jeder mal mit jedem angestoßen hat. Ja. Und zwar bei Chinesen ist das so, kennst du bestimmt auch. Ja, ich hatte auch schon eine chinesische Maschine, ja. Das ist besonders schwitzig. Und zwar sucht sich ein Chinese einfach willkürlich irgendjemand am Tisch raus, spricht den an und will mit dir anstoßen, egal wie weit weg du sitzt. Ja. Das heißt, du musst dann aufstehen und mit dem anstoßen und dann bedankt er sich für deine tolle Arbeit und sagt Dankeschön und dann stoß an und dann trinkst du einen Sip und dann guckst du dir nochmal wichtig in die Augen und hebst nochmal dein Glas so geschwind an. Okay, das ist mir neu, das hat mir niemand erklärt. Das machen die so, ja. Aber hast du auch deine Flasche oder dein Getränk mit 2 Händen gehalten? Nee, aber das machen die alle gemacht, ja. Das finde ich auch cool, ja. Vor allem wenn das Getränk, zum Beispiel wenn du nur so ein Schnapsglas hast und das dann mit 2 Händen hältst, sieht ein bisschen dupplig aus, aber irgendwie, wenn die anderen das auch machen, ist cool, keine Ahnung. Ja. Einer von deinen Kunden hat einen Wein getrunken und hat dann auch sein Weinglas so mit 2 Händen gehalten, so eine komplette Pranke so unten an dem Stiel vom Weinglas und die andere so ganz leicht oben am Hauptsache beide Hände. Am Kopf, ja. Überragend. Haben die bei euch auch sich selber Namen gegeben, damit ihr es leichter habt, die anzusprechen? So quasi westliche Namen oder englische Namen? Nee, weil vielleicht haben die sich das untereinander gemacht, aber ich war nicht wirklich dabei, wo die in der Firma waren, sondern ich habe nur eine andere Maschine für den Kunde gemacht, aber die ist schon längst verschifft. Aber jetzt sind die halt da für den zweiten Teil von der Anlage. Ah, okay. Und da bin ich nicht involviert. Ich war nur dann beim Essen dabei, weil ich halt den ersten Teil gemacht habe. Das finde ich schon irgendwie cool, dass die sagen, ja okay, wir checken schon, dass ihr Probleme habt, unsere Namen auszusprechen. Da ist ja auch kompliziert mit, die sprechen sich auch mal mit dem Nachname an und sagen den auch zuerst. So. Ja. Und dann suchen sie sich einfach willkürlich irgendwelche Namen aus. Also bei uns war einer dabei, der hat sich Karl genannt. Einer hat sich, glaube ich, Lawrence genannt. Und wie hieß noch einer? Nee, das war, glaube ich, sein richtiger Name. Ja, irgendwie ist es halt cool, weil die könnten sich ja einfach Rüdiger oder irgendwas nennen. Und dann kann man sich das vor allem auch nicht nur besser aussprechen, sondern auch besser merken. Und solange die auf den Namen hören, ist ja eigentlich alles gut. Ja, sehr gut. Chinesen halt. Ja, das war ein cooles Erlebnis. Und eventuell gehen wir nochmal essen und dann schauen wir mal, was da noch so zu erzählen gibt. Ich wurde bei der letzten Maschine, da konnte ich nicht, aber da wurde ich nur einmal eingeladen. Das war ein bisschen schade. Ja, unser Projektmanager, der ist da auch sehr, sehr spendabel und der ist auch schon länger dabei. Das heißt, der kann sich das rausnehmen. Ja, das kann mega gut. Ja, richtig guter Tipp. Ja, manchmal ist es ein bisschen nervig, finde ich, wenn man da seine Freizeit damit verbringt. Klar, man kriegt Essen, man kriegt vor allem auch richtig gutes Essen meistens. Oh ja, es war richtig lecker. Man wird nie in irgendeine Kaschemme oder so eingeladen. Aber gerade wenn der Kunde nicht Deutsch spricht, dann ist manchmal ein bisschen zäh. Es gibt so manche Nationalitäten, die müssen nur da sein und die unterhalten einen komplett und man muss einfach nur quasi, also es ergibt sich automatisch Gespräche, bei manchen, da sitzt so nebeneinander, guckst dich an und weißt nicht, was du so sagen sollst und dann ist ein bisschen, naja. Mir ist wieder eingefallen. Was ist dir eingefallen? Das, was ich sagen wollte vorher, das Follow-up. Und zwar habe ich gelesen die Woche, dass jetzt ein Update für iOS 16 folgen soll, und zwar 16.1. Uns wird genau das behoben, was dich bei der letzten Folge so aufgeregt hat, ja. Nämlich die Batterie nimmt jetzt auch, also das Symbol von der Batterie nimmt zur Batterie ab, so wie es eigentlich immer war, und zusätzlich hat man noch die Zahl da drin, wenn man sie will. Ja. Wenn man sie braucht. Wenn man sie will. Ja, hier habe ich auch noch ein kurzes Follow-up zu. Und zwar ab 20% Akku-Restkapazität ist dann auch wieder abnehmend. Weil, echt jetzt? Ja, echt jetzt. So. Also ich weiß nicht, ob es abnehmend ist. So inkonsequent. Aber auf jeden Fall, ich habe 20% der Akku rot, wie es normalerweise auch ist, und dann halt auch leer. Okay. Ich weiß nicht, ob er dann bis zum Schluss voll abnimmt, weil meistens habe ich nicht weniger als so viel Prozent. Muss ich nochmal nachschauen. Okay. Aber auf jeden Fall gut. Habe ich auch schon gehört, dass das kommen soll, und ja. Sie haben mich erhört. Sehr gut. Ja, ich hab auch jetzt geupdatet die Tage und muss sagen, mir gefällt's. Ich habe zwar alle Benachrichtigungen, die immer kommen, wenn man eine App aufmacht, gleich weggedrückt, weil ich keine Zeit hatte, mir durchzulesen, was die neuen Features sind. Die kommen schon irgendwann auf mich zu. Das Einzige, was ich eingestellt habe, ist ein neuer Sperrbildschirm, und da kann man jetzt einfach das Wetter als Sperrbildschirm machen, und das finde ich irgendwie cool, dass quasi, wenn sonnig ist, ist Sonne da, bei Wolken ist Wolken, bei Nacht siehst du einen Sternenhimmel. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist Regen, weil das irgendwie noch nicht vorkam. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich hat es ja geregnet die Tage. Da bin ich gespannt, weil wenn es regnet auf meinem Sperrbildschirm, dann, das finde ich cool. Aber Regen ist dann einfach zu deinem Bild, was du standardmäßig dazu hast. Nee, du hast kein Bild mehr. Aber es regnet einfach. Es regnet einfach, also ich kann es dir kurz zeigen. Ja. Das ist quasi jetzt Sonnenschein. Aha. Und dann kann ich halt noch zusätzlich genau das, was ich auf der Uhr auch habe, was ich auch sehr nützlich finde, dass ich quasi sehe, wie die Temperatur über den Tag verteilt ist. Also mit so einem Punkt, dass man weiß, okay, jetzt haben wir 17 Grad, die Maximaltemperatur ist 18 Grad. Und heute Nacht geht es bis auf 2 Grad runter, und du siehst, was für die aktuelle Stunde die Regenwahrscheinlichkeit ist. Ja, finde ich cool. Ist ein bisschen schade, dass man trotzdem quasi den Hintergrundbildschirm, den Homescreen, auch dann als Wert übernehmen muss, da nicht immer so was Graues, dass unten diese Leiste, da habe ich nur 3 Icons drin, dass das Graue da weggeht. Das kann man quasi nicht separat machen. Das hat mich dann aber wieder aufgeregt. Naja, jetzt lebe ich halt mal mit meinem Sonnenschein, beziehungsweise hoffentlich bald mal Regen. Ich will sehen, wie es regnet auf meinem Handy. Und ansonsten ist iOS halt iOS. Ja. Also, so viel hat sich nicht geändert. Nee, hat sich nicht. Aber es gab auch negatives Feedback. Zum Beispiel vom Zesche, der findet die Uhr richtig hässlich. Die finde ich auch hässlich, ja. Muss ich sagen. Ich habe direkt als erstes eingestellt, dass die Uhr, man kann ja da noch so Serifenschriften und sowas wählen, dass die wieder dünner ist, weil die war sehr dünn und eigentlich eine schöne Schriftart. Und jetzt ist sie, glaube ich, die Schriftart ein bisschen anders. Warte, hier habe ich noch ein altes. Ja, man kann ja auch unterschiedliche Schriftarten wählen. Ja, aber ich habe quasi keine gefunden, die der entspricht, was es davor war. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich komisch, weil wieso soll ich was wegwerfen, was eigentlich jahrelang gut war? Das war ewig lang die gleiche Schriftart. Jetzt ist alles ein bisschen fetter und so. Und was auch ein bisschen hässlicher ist, ist, dass das Schloss jetzt so klein mini ist. Das fand ich schon cool, das große Schloss, das dann aufgeht, sobald mein Gesicht erkannt wird. Naja, man kann nicht alles haben. Es ist immer so, dass man sich am Anfang an sowas stört und irgendwann guckt man auf ein altes Handy, auf ein altes iPhone und denkt man, was ist denn das da für eine komische Schriftart? Oder wieso ist denn das so riesig und das so klein und das so hässlich? Man muss sich ein bisschen dazu zwingen, ja. Man muss sich ein bisschen zwingen, aber ja, das sind so, glaube ich, die Sachen, die am ehesten auffallen, wenn man es überhaupt nutzt. Aber sowas wie die Uhrzeit ist, glaube ich, automatisch dann, sieht automatisch auch anders aus, ob man es umstellt oder nicht. Ja. So ist das. So ist das. Wieder mal ein bisschen iOS-Content für die ganzen Android-Leute, die jetzt genervt geskippt haben vielleicht. Tut es uns wirklich leid. Aber so ist es halt, wenn wir beides so ein Handy haben und damit viel rumwursteln. So ist es halt. Kommen wir zum Content, der alle was angeht. So machen wir es. Alles klar. Es war wieder soweit. Es war dieses Mal etwas härtere Musik. Wie bist du mit zurechtgekommen? Ja, es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ja so was nicht generell höre. Wenig Metal höre. Ja. Aber das Gute ist, ich höre dann wieder Art Musik, wie die ganzen Refrains und so sind. Da kann ich mich dann schon immer gut reinfuchsen. Und mittlerweile gefällt es mir eigentlich ganz gut, okay, Metal zu hören. Also ist ganz okay. Das mal vorab. Mhm. Grober Umriss, aber bevor wir starten, wärst du so nett und beschreibst kurz das Albumcover, ja, damit wir das nicht vernachlässigen. Ich habe es gerade schon aufgeschlagen. Und zwar, Albumcover sehr schlicht und einfach. Es ist einfach weiße Schrift auf schwarzem Grund und der schwarze Grund sieht ein bisschen aus wie so eine Schallplatte, ein bisschen wie so eine Fensterscheibe, die zersprungen ist, könnte sogar eine sein. Und man sieht so einen leichten Kreis, der wie so eine Schallplatte Abdruck aussieht. Ja, ich denke, so sieht dann auch die Platte aus, wenn man es als Platte kauft, falls das möglich ist. Ja, die sieht so aus. Mhm. Ich habe schon gesagt, weiße Schrift, da ist einfach nur der Albumtitel Techno mit Doppel-K geschrieben. Was ist das für eine Schrift? Du kennst dich ja gut aus. Ah, so eine ausgefranste, wie heißt das bei... Ich finde... Sieht ein bisschen so aus, als ob man es mit einem dicken Pinsel auf eine fette Wand schreiben würde. Ja, genau, so könnte man es beschreiben. Ja, und immer mal wieder so schwarze Schlieren drin. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Darunter ist der Bandname Electric Callboy geschrieben. Mit links einem kleinen Feature dazu. Den findet man auch auf der linken Seite vom Cover. Und zwar ist da wie so ein Regenbogen angeordnet. Aber nicht als Regenbogen, sondern als Farben, die einfach... Rechtecke sind und als Blöcke so. Die Farben sind getrennt voneinander. Genau, gut erklärt. Und zwar pink, blau, gelb, lila und rot. Ja, die haben das, glaube ich, auch immer bei ihrem Merch mit dran. Also wenn man eine Mütze von denen kauft oder ein T-Shirt oder sowas, haben sie immer, T-Shirts haben wir meistens in der Naht nochmal so ein kleines Labelschild. Genau, eingearbeitet und da sind dann eigentlich auch immer die Farben so drauf, damit man weiß, dass es zu der Band gehört. Ja, ich wünsche mir ja eigentlich, wenn wir gerade bei Electric Callboy Ding Merch sind, finde ich den Kennzeichenhalter richtig geil. Aber der ist noch von Eskimo Callboy, da steht Eskimo Callboy drauf und der ist überragend. Den werde ich mir irgendwann mal gönnen. Kennzeichenhalter. Ich bis jetzt Kennzeichenhalter, die man kennt von irgendwelchen Bands, ist doch eigentlich nur Rammstein. Ich habe noch nie irgendeinen anderen Kennzeichenhalter von irgendeiner Band gesehen. Ja, dann zeige ich dir nachher mal den Electric Callboy. Okay, vielleicht überzeugt er mich ja auch. Ja, der ist gut. Ja, so viel zum Cover. Jo. Erzähl mal was. Ich habe, glaube ich, schon, bevor das Album rauskam, glaube knapp die Hälfte der Lieder gekannt, weil die alle als Singles erschienen sind und die Singles auch schon sehr lang her sind. Zum Teil war es Pump It, We Got The Moves. Ich glaube, Fuckboy war auch schon draußen, Spaceman war draußen und Hurricane kam, glaube ich, so 2-3 Wochen, bevor das Album rauskam und das ist doch dann schon fast die Hälfte. Ja, das ist ziemlich genau die Hälfte. Deswegen... Ja, war der Einstieg, dadurch, dass da erstmal ganz viele Lieder kamen, die man kannte, war super easy. Vor allem direkt das zweite Lied war ein Lied, als es rauskommen ist, habe ich davor sehr lange nichts mehr von denen gehört, weil diese ganzen Hyper-Hyper-Lieder mit den 100.000 Remixes und Cover fand ich irgendwann ein bisschen übertrieben. Also die haben dann gemerkt, das Ding lässt sich gut vermarkten und die Leute feiern es, also auch ganz viele Leute, die vielleicht sonst kein Metal hören. Weil es dann auch, ich glaube, da gab es auch irgendwas mit Finch oder sowas. Und dann gab es eins mit Boss Hoss und irgend so ein Dance-Remix, keine Ahnung. Und das fand ich dann ein bisschen too much. Deswegen habe ich da dann eine Weile die nimmer gehört. Und We Got The Moves war aber dann ein Lied, das ich auf Anhieb gefeiert habe. Und ich muss auch behaupten, es lief bestimmt eine Woche lang in Dauerschleife bei mir, weil ich so krass gefeiert habe. Also ist für mich auch, kann ich jetzt vorab sagen, ist für mich auf jeden Fall das beste Lied auf dem Album. Hast du jetzt schon gedroppt? Habe ich jetzt krass gedroppt. Tut mir leid, aber wenn das direkt das zweite Lied ist und du mich hier zwingst zu beginnen, sage ich das. So. Ja, mir ging es auch ähnlich. Ich habe auch schon viele Lieder gekannt. Jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob Fuckboy rauskam, aber ich habe es auf jeden Fall davor noch nicht gehört. Dazu kommen wir später. zu Fuckboy vielleicht oder jetzt, weil ich habe mir dazu auch was aufgeschrieben. Und zwar finde ich es richtig gut, das Feature finde ich sehr gut, weil ich finde, eine Frauenstimme passt bei Metal-Bands öfters mal sehr gut dazu. Ich finde es einfach was anderes, nicht nur so Jungs, die irgendwelche Screams und Shouts da rausballern, finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Und sie singt ja auch quasi aus ihrer Sicht über diesen Fuckboy. Ja, ja, und das wechselt sie singt, dann. Und sie singt dann auch den Refrain und ich mag es, wenn zwei unterschiedliche Leute den Refrain singen. Ich finde, da lässt sich ein Lied einfacher hören. Ja. Es fängt auch sehr poppig an, also man kriegt direkt irgendwie so Avril Lavigne-Vibes, als auch die Gitarre, die anfängt am Anfang, ich glaube ganz alleine. Und da merkt man, okay, das ist auf jeden Fall gar kein Metal an der Stelle zumindest. Und ich auch glaube, mit Abstand das am wenigsten härteste Lied auf dem Album. Ja. Also auch eins, wo ich auf jeden Fall ganz nach oben stelle. Vielleicht sogar direkt nach We Got The Moves. Ja, so geht's mir, so geht's mir auch. Und noch was zu dem Feature Conquer Divide. Ist nicht nur eine Frau, die singt, sondern da hat anscheinend die ganze Band mitgewirkt. Mhm. Also ich habe einen kurzen Ausschnitt gesehen von dem Lied. Ich glaube, es gibt ein Musikvideo dazu, wo auch richtig Avril Lavigne-Vibes hat mit irgendwelchen Leuten drumherum, die, keine Ahnung, also so wie man halt, keine Ahnung, in den 2000er solche Pop-Punk-Musikvideos gemacht hat. So sieht es da aus. Und es ist im Endeffekt eine Band. Ich glaube, die kommen aus den USA. Und das sind nur Frauen. Mhm, alle Bandmitglieder sind Frauen. Deswegen weiß ich nicht. Man hört, in dem Video sieht es aus, wie wenn quasi auch alle anderen mitspielen, aber man hört nicht zwei Schlagzeuge oder vier Gitarren und zwei Bässe, weil es auch nicht so viel Sinn macht. Haben sie wahrscheinlich dann mehr so für irgendwelche Promo-Zwecke gemacht. Aber man hört auf jeden Fall die Frau und die singt wunderschön, muss ich auch sagen. Ja. Mich erinnert auch das Lied ein bisschen an Machine Gun Kelly Musik. Okay, ja, so. Bin ich nicht so drin? Ja, hat mir ein bisschen so einen Vibe gegeben. Okay. Ja. Ja, dann starte ich mal durch. Und zwar fand ich den Albumname sehr, sehr passend. Ja. Weil es war genau das, was man sich so irgendwie so von Electric Callboy so verspricht, so harter Metal, oder ich würde es jetzt einfach mal aus meiner Sicht als harter Metal bezeichnen. Ja. Und auch so Techno-Beats und so drückende Passagen in irgendwelchen Liedern, wie zum Beispiel Techno-Train. Ja. Ja. Und dann auch so Synthi-Stimmen in Arrow of Love zum Beispiel. Oh, ja. War überragend, fand ich richtig gut. Da habe ich gedacht so, Alter, geil. Ja, es hat auch ganz viele Parts, wo man sich sehr gut bewegen kann, weil Metal hat sonst immer das Problem, dass es eigentlich nur eine aggressiven Tanzstil erlaubt, also quasi ein Tanzstil, wo man sich eigentlich hauptsächlich schlagen oder prügeln will, was ja auch auf Metal-Konzerten gemacht wird. Aber die haben ganz viele Passagen drin, wo man einfach hüpfen kann oder die Airfist machen kann oder auf den Boden stampfen kann, dadurch, dass da halt solche, wie der Albumtitel sagt, solche Techno-Einflüsse drin sind. Also zumindest, ich weiß nicht, was genau Techno ist, aber zumindest sehr viel elektrische Parts und die fügen sich ganz gut zusammen. Ja. Ist bei Metal, glaube ich, immer das Problem, man will immer jedes Metal-Ding möglichst genau in irgendeine Nische einordnen und den so normal untergliedern, weil die ein bisschen was anders machen. Und die machen, glaube ich, auf jedem Album, die legen sich nicht fest, haben sie auch in einem Interview gesagt, gerade das beim Puffy, haben sie gesagt, ja, sie machen das, auf was sie Bock haben, aber meistens kommt halt was in der Richtung raus und in dem Fall hat es auf jeden Fall gut gepasst, das Album Techno zu nennen, weil man es an den Liedern hört. Ja, aber so eine Techno-Passage ist auch der Refrain von Pump It. Ich weiß nicht, ob du den gerade im Kopf hast. Ich glaube nicht. Okay, nee, aber auf jeden Fall, wenn du den das nächste Mal hörst, dann stell dir das mal vor, dass das Lied läuft in dem grünen Auto bei New Kids von dem Tipp. Genau. Da hatte ich genau dieses Feeling. Ja, die haben gesagt, dass Pump It eins, glaube ich, von den ersten Liedern oder zumindest eins von den Liedern, das sie am schnellsten fertig geschrieben haben für das Album war, weil sie von vielen Leuten gehört haben, dass die Musik von ihnen gern dafür verwendet wird, im Fitnessstudio zu pumpen. Ne? Und haben sie gedacht, ja, dann machen wir doch ein Lied, wo am besten da dazu passt. Und so ist das entstanden, das Lied. Ja, ich glaube, ich muss mir die Interviews mal reinziehen. Ja, die haben so ein, das nennt sich irgendwie Track by Track, wo alle Bandmitglieder immer über jedes Lied einzeln reden. Und dann sind halt ein paar Leute dabei, gerade die Sänger, die immer einen größeren Bezug dazu haben, weil ich glaube, von denen kommen auch hauptsächlich die Texte da dazu. Und dann noch der eine Gitarrist mit der Brille, das ist der, der das Ganze produziert hat, was auch krass ist, wenn du überlegst, dass das Album zu 100% einfach von denen selber gemacht wurde. Keine Hilfe irgendwie. Und auch der zweite Gitarrist, der heißt Pascal, der hat auch die ganzen Videos gedreht. Das heißt, die haben im Endeffekt über die Bandmitglieder verteilt, das ganze Know-how, um ihre Musik zu machen, um die Promo zu machen, um die Videos zu machen, was halt auch mega cool ist. Geil. Und da reden sie immer über die Lieder und der Schlagzeuger ist auch der, der am schlechtesten Englisch kann. Also die haben die Videos auf Englisch gemacht. Und der sagt immer, ja, it's a great song. My English is not good, but this is also an awesome song. Dem fehlen halt komplett die Worte, um das irgendwie zum Schreiben und genau ins Detail zu gehen. Deswegen sagt er einfach zu jedem Lied, ja, das ist auch super gut. Ja, gut, dass der nicht singt. Gut, dass der nicht singt. Aber der ist einer von den witzigsten Jungs, muss ich sagen. Also es gibt auch, das war früher schon zu den Zeiten, wo sie Eskimo Callboy hießen, haben sie immer Tourblogs veröffentlicht, was mich auch damals zu der Zeit richtig krass gehypt hat, auf ein Konzert zu gehen. Und die Tourblogs machen sie jetzt immer noch, vor allem dadurch, dass sie jetzt ja auch irgendwie Support oder eine Tour hatten, wo sie den Typ, der heißt Kalle, der ist bei Arrow of Love in dem Video drin, hast du es gesehen? Mit dem roten Haaren. Keine Videos gesehen. Mit dem haben sie auf jeden Fall ein Lied gemacht, weil sie einfach Bock hatten, haben sie an einem Tag ein Lied produziert und der war dann auch auf der Tour, die sie da aktiv hatten, die ganze Zeit dabei im Tourbus, haben sie halt immer so Videos gemacht. Wo sie so ein bisschen den Tourbus gezeigt haben. Und da ist der Drummer, der die meiste Scheiße labert, zusammen mit dem einen Frontmann, mit dem Kevin, der schreit. Ja. Und das ist schon besonders witzig, weil der irgendwie so macht immer einen Joke draus, dass er, glaube ich, zum Teil irgendeine polnische Abstammung hat. Und dann kann der das halt so super gut nachmachen oder halt imitieren wie irgend so ein Pole oder so klingt der sich über ganz viele Sachen aufregt. Sehr zu empfehlen, die ganzen Tourblog-Videos von denen. Sehr gut, sehr gut. Ja, du bist da ziemlich tief drin, merke ich. Ja, ich muss eigentlich auch mal gucken. Ich habe da oben die ganzen Tickets. Da müsste eigentlich mindestens eins von Eskimo Callboy dabei sein. Ja, ich sehe Kurt Krömer, ich sehe Slipknot. Was haben wir noch? Das Kurt Krömer schnell von mir. Ja, okay, würde ich jetzt auch sagen. Wir haben Aliens 8-mal Setlist. Dann haben wir Stars and Cars, das ist kein Tick. Dann haben wir hier Eskimo Callboy, Stuttgart Keller Club, 9.04.2012. Oh je. Preis 13,55 Euro. So nämlich, da war die Welt noch in Ordnung. Da war ich 11 Jahre alt. Dann haben wir das und das. Und dann haben wir hier auch Eskimo Callboy, Get Drunk or Fuck Off European Tour 2013, 18,20 Euro am 22. Februar 2013. Oh, ein fairer Preis. Wo war das? Stuttgart. Stuttgart Universum steht da dran. Was auch immer das ist. Da war ich noch nie. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ach so. Nee, was war das? Muss das nicht da draufstehen? Ich weiß nicht, ob das da drauf steht. Radio muss. Clash Entertainment GmbH. Sollte man aber schon wissen. Da steht Universum Charlottenplatz 1 drauf. War auf jeden Fall immer geil. Vor allem das Keller Club Konzert, weil das ist so ein richtig kleiner Laden. Und da war es dann so, in dem Moment, also die Lieder, die bauen sich ja immer auf, war auch schon immer bei den alten Liedern so. Und die bauen sich auf und dann kommt halt dieser Drop, wo geschrien wird und dann alles ein bisschen langsamer. Und dann haben die auch immer live zusätzlich zu dem Bass nochmal so ein Teil, das sie anschlagen. Das ist einfach so eine Sinuswelle, die dann unten rum mit den ganzen Bassboxen einfach alles zum Vibrieren bringt. Und dann kriegst du richtig, wenn du da stehst, so eine Druckwelle an Luft gegen deinen Körper und dann weißt du, okay, jetzt geht's los und dann schieben alle Leute so nach vorne zur Bühne und dann eskaliert es einfach komplett. Krass. Ja, das war ein richtig geiles Feeling. Ja, ich weiß noch, wie es mir von einem damaligen Bandkollegen vom TG, der hat es, als wir, glaube nach, wo sind wir da hingefahren? War das Karlsruhe? Ich weiß schon gar nicht genau. Da hatten wir einen Termin in dem Studio, um uns von einem so ein bisschen beraten zu lassen, weil es ein Kollege von ihm war. Der hat uns so ein paar Tipps gegeben. Und da haben wir auf der Hin- und auf der Rückfahrt einfach die EP, die allererste, die jetzt leider nimmer auf den Streaming-Plattformen ist, weil sie da schon sehr anstößige Texte hatten. Deswegen mit der Umbenennung, glaube ich, zu Electric Callboy haben sie die zwei ersten Alben rausgenommen aus den Streaming-Plattformen, weil die so ein bisschen unter der Gürtellinie sind, was die Texte angeht. Und auf jeden Fall haben wir die EP rauf und runter gehört, obwohl die, glaube ich, nur so 5-6 Lieder hat. Und war aber geil. War wirklich so ein Ding, so der lässt es laufen. Und dann fragen, ja, was ist das, wer ist das? Und so, ist geil, okay. Und dann gleich irgendwie guckt, wo die spielen. Und dann ist es geil gegangen. Klingt sehr gut. Gute Story. Ja, was keine gute Idee ist, du hast vorhin gesagt, das ist so aggressiver Metal und das ist Tipp von mir, es ist keine gute Idee, das beim Autofahren zu hören. Oh, ja. Weil dann fährt man richtig aggressiv, ich habe es gemerkt. Da hat man automatisch den Fuß ein bisschen mehr auf Anschlag. Ein bisschen mehr auf Gas und man regt sich ein bisschen zu hart über andere Mitfahrer auf. Also ich glaube, gerade so zum Sport machen optimal oder zum Party machen und ausrasten sehr gut, aber Autofahren ist auf jeden Fall falsch. Ich fand es auch heute Morgen gut, ich bin nochmal mit dem Album ins Geschäft gelaufen und dann hat schon einen richtigen Stechschritt drauf. Ja, war ein Machmacher und ich war schnell unterwegs. Sehr gut. Ja, gab es Lieder, die dir nicht gefallen haben? Ja, ich glaube sogar zwei. Zwei, okay. Ja. Und zwar wäre das einmal der Techno Train, da bin ich aber noch am struggeln, ob mir das gefällt oder nicht. Ich glaube, das ist der, wenn man nicht in Techno sagt, wo man in so einem Metal drin ist, dass man da, der schon ein bisschen arg auf die Fresse so. Ja, das ist schon hart. Sie selber haben bei diesem Track-by-Track-Video behauptet, das ist das witzigste Lied. Okay. Aber es ist auch das am meisten in die Fresse gibt. Ja, aber da gab es auch eine Line drin, die habe ich mir auch rausgepickt. Die, okay. Die war ziemlich am Anfang und zwar ist das You make my spaghetti ready. Fand ich gut. Da kommt irgendwann auch in dem Lied ziemlich am Ende dieser Breakdown, wo dann nur noch so gescreamt und geschautet wird und dann macht er nur noch Chuchu-Geräusche im Takt der Musik, was schon da dafür spricht, dass sie den Text da nicht so ernst nehmen. Ja. Und da gibt es auch so eine Durchsage von so einem Bahnhofsding ist auch noch mit drin. Ja. Okay, das ist das eine. Okay, das ist das eine und das andere ist der Mindreader. Okay, ja. Das habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht ganz im Kopf. Aber ich glaube, ich fand es auch gar nicht schlecht. Okay. Ja, ich habe es, glaube ich, so noch im Kopf, dass es halt so ein bisschen auf die Fresse ist. Und, nicht so eine, keine poppige Phase drin hat, aber schon so in die Richtung, was eher so meine Musik ist wahrscheinlich. Aber kommen wir zu den guten Sachen und zwar habe ich da ein paar Lieder, wo ich mir nicht entscheiden kann. Okay. Und zwar ist das einmal Spaceman mit Finch. Fand ich richtig guter Track. Vor allem, weil Finch da perfekt reingepasst hat, auch in diesen Techno-Ding. Okay. Überragend, fand ich sehr gut. Ja, dann tue ich da gleich mal reingrätschen, weil für mich war Spaceman, glaube ich, das Lied, wo ich am wenigsten gut fand. Zum Teil, der Refrain finde ich überragend. Der ist so ein richtiger Ovum-Charakter. Aber ich fand die Finch-Parts richtig schlecht. Mhm. Weil die so, ich weiß nicht, ich finde den Typ an sich richtig cool, der ist auch sympathisch, aber irgendwie finde ich, für mich passt der da gar nicht rein und auch die Parts sind echt nicht gut, so inhaltlich irgendwie so ein bisschen wirres Zusammengesinge. Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Finch-Sachen, vielleicht ist das einfach seine Art, aber ich hätte den da nicht unbedingt, es passt rein, weil das wirklich so ein, das sind, glaube ich, im Part auch gar keine Gitarren, gar nichts. Ja, sondern nur dieses so drückende Beats. Halt. Nur dieses Gekloppe von dem Techno-Bass. Aber ja, hätte ich, glaube ich, nicht gebraucht. Hätte ich, glaube ich, was anderes mehr gefeiert wie das. Okay. Aber ist okay. Hast du da sonst noch so einen Track, der dir so gar nicht gefällt? Nee, ich glaube, das ist mit Abstand der aber auch nur das, wie gesagt, der insgesamt ist das Lied gut, weil der Refrain gefällt mir, aber der Finch-Part, der müsste raus, dann wäre es ein besseres Lied, würde ich behaupten. Okay, ja, dann droppe ich noch meinen anderen Struggle mit Nummer 1 Song und das ist wieder, kommen wir wieder zurück auf The Fuckboy, weil das ist richtig, ein richtig guter Track. Da muss ich immer noch anhören. Kommt auf jeden Fall in die Top-Playlist. Und auch We Got The Moves ist auch ein super Track. Wie der Schlagzeuger, das ist auch ein gutes Lied. Ja, We Got The Moves ist halt, auf einmal fängt es mitten im Refrain an mit Gescreame und das ist irgendwie geil. Hast du verstanden, was die gesagt haben? Beim Screamen? Gar nicht. Weil das ist so ein Ding, das ist mir aufgefallen, wo ich angefangen habe, Metal zu hören, dass das, was ist, was man so mit der Zeit dann entwickelt, man hat erstmal so Probleme, darauf klarzukommen, dass die auf einmal nicht singen, sondern schreien. Und auch je nachdem, was für ein Metal man hört, artet es dann aus in nur noch irgendwelches Gejaule und Gekröle und Gepicksquiele. Aber irgendwann kommt es dann so, wenn man eine Weile hört und dann versteht man sogar die Texte. Okay, wow. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so tief drin. Vielleicht beim nächsten Metal-Album Okay. Kann ich dir ein, zwei Lines sagen. Sehr gut. Ja, was sagst du? Ein Lied würde ich gerne noch ansprechen und zwar Hurricane. Was sagst du Hurricane? Ist irgendwie geil. Ist ein total witziges Lied. Da habe ich sogar das Video gesehen damals, weil hat mich der Auto Zesche darauf aufmerksam gemacht. Hey, das kommt morgen raus und gib dir das. Und da hat er mir damals so ein Promo-Video geschickt, wie die auf diesem Boot rumschippern, auf so einem Speedboot. Ja. Ist witzig. Ist ein brutal witziger Track. Und auf einmal... Ja, es fängt so wie so schlagermäßig an, würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Ja, komplett Schlager, zu 100% Schlager, ja. Mit einem ganz stumpfen Text, wo man aber merkt, irgendwas ist komisch an dem Text, weil eigentlich ist es wirklich immer so, es läuft drauf raus bei so Schlagerliedern, dass es ums Bumsen geht, aber da geht es eher so drum, dass derjenige, der singt, von der Person, mit der er geschlafen hat, ein bisschen angewidert ist. Mhm. Und ja, dann... Eskaliert es halt wieder. Eskaliert es ein bisschen. Ja, ist irgendwie geil. Und dann ist aber das Lied aber zu schnell zu Ende. Ist ein richtig gutes Lied. Ich wünsche mir nochmal so ein Schlagerpart. Das ist nochmal. Dass es nochmal in die Schlagerrichtung geht. Das wäre überragend. Ja, das wäre mein Wunsch. Ja, hast du gewusst, wenn du jetzt auch sagst, du hast das Video gesehen, dass das Mädel, das auf dem Boot ist und nachher auch das Zombie ist, diese Frau, wo hinter dem Bild ist, dass das die Mia Julia ist? Ja, habe ich gewusst. Okay. Ich dachte, das streue ich als kleiner Funfact ein, weil da habe ich mir auch ein Video dazu angeguckt. Ja. Wie die zusammen, glaube ich, in Bierkönig gegangen sind. Ich als Kreisliga-Fußballer kenne Mia Julia sehr gut. Ich habe das gar nicht gecheckt gehabt, ich habe mich da nicht ausgekannt und habe das Video angeguckt und habe gedacht, okay, die chillen mit der im Bierkönig und die hat einen Auftritt und so. Und dann kommt aber noch quasi so ein ganz kleines bisschen das Making-of zu dem Video, wie sie die ganzen Zombie-Teile präpariert haben und so und ein paar Aufnahmen von hinter der Kamera gefilmt. Fand ich interessant, dass sie zum Schlagerlied eine Schlagersängerin geholt haben. Ist geil. Passt auf jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir lange drüber geredet. Ja, kommen wir zur Skala. Ha? Kommen wir zur großen Skala. Boah, ist schwierig. Ich finde es auch schwierig. Ja, aber sag mal jedes Mal. Aber eigentlich bin ich schon in einem Bereich, wo ich es an die Spitze der Alben setze, die wir hatten. Okay, das finde ich interessant. Ja. Aber auf jeden Fall nicht Top 1. So. Ich hau raus. Dadurch, dass halt Metal, muss ich mich noch dran gewöhnen, aber es kommt so langsam. Mhm, sehr gut. Aber die Zwischenparts, die waren halt überragend und auch Refrains, die gehen so in den Kopf. Ich habe immer noch Spaceman-Refrain gerade im Kopf, seitdem wir drüber geredet haben. Ja. 821.500. Okay. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben, aber für 900 reicht es nicht ganz. Deswegen, ich sage 879.000 glatt. Mhm. Glatt. Genau. Also so glatt wie ein 879.000 halt ist, so glatt. Also ganz, ganz knapp an der 9 dran. Bleibt auf jeden Fall drin. Ja, bei mir. Bleibt auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall ein paar Songs. Sehr gut. Das speichere ich mir auf jeden Fall raus. Genau, dann bevor wir die Kategorie zumachen und dann auch schon am Ende wären vom Podcast, Haben wir es ja schon beim letzten Mal angekündigt. Der Lukas hat uns einen weiteren Vorschlag gesendet, auch schon lange her. Den haben wir jetzt gesagt, obwohl das Album schon seit einer Weile, seit Mai ist das draußen. Obwohl das schon eine Weile draußen ist, hören wir es uns jetzt an. Deswegen dürft ihr euch beim nächsten Mal gleich wieder über eine Musikkategorie freuen, weil ihr da ja alle so Bock drauf habt. Und zwar ist es Behind the Scenes von 40, ein Hip-Hop-Album. Mhm. Ja, ich freue mich drauf, bin mal gespannt. Ich freue mich auch drauf. Deswegen, ihr kriegt es verlinkt und ihr kriegt auch unsere Top 3 verlinkt, dass ihr euch kurz mal Eskimo bzw. Electric Callboy, ich komme immer noch nicht ganz klar auf den Namen, dass ihr das gleich kurz reinfahren könnt, wenn ihr wisst, Metal ist nichts für euch. Vielleicht habt ihr da doch so ein paar Vibes wie du und ihr findet vielleicht durch das Album zum Metal, wäre ganz nice. Ansonsten hört euch das an, wenn Hip-Hop eure Sache ist und das kommt dann beim nächsten Mal. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Sache, die steht schon eine Weile auf meiner Liste und eigentlich passt es jetzt ganz gut, weil es geht um Liedtexte, die man nicht versteht. Kennst du das? Ein Lied, das quasi richtig bekannt ist, aber du verstehst ums Verrecken nicht, wie der Titel ist. Aber es ist dir auch nicht so wichtig, dass du das einmal nachguckst, damit du weißt, was die da singen. Und wenn das mal kommt, dann tust du halt irgendwie so ein bisschen was mitsagen, was schon in die Richtung geht, wie so ein, keine Ahnung, so ein 10-Jähriger, der halt versucht, Englisch zu sprechen. Kennst du das? Wie so bei so Rap-Liedern, ja, wo man so Eminem rappt und dann halt so mega verkackt. Ja, bei mir ging es so, bei einem Lied von Billy Talent, und zwar eins von den bekanntesten, und zwar Red Flag. Mhm. Das ist auch so ein Ding, der Typ singt ja immer so ein bisschen, ja, undeutlich kann man schon sagen, aber bei dem Lied ist der Refrain so ganz schnell dieses und dann so, ja, okay, was singt der jetzt? Und irgendwann mal kam das Lied bei mir auf Shuffle und dann kam so, ah, okay, das singt der. Und so schnell, wie mir die Erkenntnis gekommen ist, wusste ich auch schon einen Tag danach nicht mehr, was er gesungen hat. Und das ist auf jeden Fall eins von den Liedern. Deswegen, wenn es euch auch so geht bei irgendwelchen Liedern, macht euch nicht die Mühe, das rauszusuchen, weil ihr vergesst so schnell wieder, wie ihr quasi rausfindet, was es überhaupt heißt. Und jetzt willst du nicht droppen, was du da wirklich singst. Ich müsste nachgucken. Soll ich es mal kurz nachgucken? Ja, das interessiert mich jetzt. The Red Flag Never Ever Meant the Same oder sowas. Never Ever Meant the Same, ja. Ja, geht wahrscheinlich, Red Flag ist ja jetzt irgendwie allen ein Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja irgendwie, ja, so ein Beziehungsding, wenn man eine Red Flag hat von einem Boy oder einem Girl, wenn die irgendwas hat oder irgendwas macht, was so gar nicht geht. Also es heißt, cast off the crutch that kills the pain, the red flag waving never meant the same, the kids of tomorrow don't need today when they live in the sins of yesterday. So. Jetzt wissen wir's. Und es müsst ihr halt ganz schnell sagen. Ja. Oder ihr sagt sowas Ähnliches, es merkt auch kein Mensch. Merkt niemand. Macht er bestimmt selber auch. Ja, ja, der weiß es selber gar nicht, was es heißt. Ja, guti. Ja, gut. Haben wir schon wieder, ist schon wieder arg lang. Nur für euch machen wir das hier, deswegen. Beschweren tut sich, glaube ich, auch nie jemand, wenn wir zu lang machen. Eine Stunde ist immer noch brauchbar. Also, abschließende Frage, Bubi. Gibt es noch was ganz Wichtiges, was dir auf dem Herzen liegt? Ja. Und zwar für unsere Almerspracher hier habe ich einen Gaumenschmauchler. Ja, sehr gut. Ich habe einen Gaumenschmeichler. Und zwar spielen wir der TSV Oberbrüden am Wochenende am Sonntag um 15.30 Uhr gegen der SV Almerspach 3. Was eigentlich SV Almerspach 2 ist, aber das kann ich euch mal anders aufklären. Kommt vorbei nach Oberbrüden, es gibt gutes Bier und fahrt euch das Spiel rein. Zeit für uns, wir haben nämlich noch 0 Punkte. Wäre mal an der Zeit. Sehr gut. Ja. Da wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Kick. Mhm. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei. Ja. 15.30 Uhr, irgendwie eine komische Uhrzeit, weil normalerweise ist immer 15 Uhr. Komisch. Ja, das halt alles noch schaffen nach ihrem täglichen Geschäft, Lesser. Ja. Ja, Goody. Ja, so ist das. War wichtig. Hat mich ein bisschen überrascht an der Stelle. Ja. Aber nice. Ja, ich habe gedacht, das glaube ich noch geschwind. Gut. Weil die Almersprache sind ja auch immer fußballbegeistert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Dann sind wir wieder am Ende von Folge 83 angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn nicht, dann... Dann halt nicht. Können wir es auch nicht heben. Wir geben unser Bestes und entlassen euch somit auch ins Wochenende. Wenn ihr Zeit habt, dann schaut bei der Kreisliga vorbei. Da gibt's auf jeden Fall was zu sehen. Ein paar schnelle Pässe und hohe Flanken. So, also für jeden was dabei. Hoch und weit, das gefällt dir leid. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns wieder nächste Woche. Genau, über Instagram könnt ihr uns erreichen. Da kommt auch wieder eine kleine Story. Ja. Und genau. Schickt mir eure Stalk-Flitter. Oder sagt Bescheid, wenn ihr was habt. Genau, denkt an die Stickers, an die Sammelpunkte für den Bubi. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.